sen und stift. Guck ich dir an euch vorbei, als ob ihr Fäden mitmischt. Du hast nur Mann, du Snitch, ey, wie gefährlich du bist. Es wird sich nach dem Battle zeigen, wer der Ehrliche ist. Entbehrlicher Mist ist diese Kacke, die du schreibst. Meine Texte, die brennen, guck ich im Fach in diesen Reim. Und deine Homies, die hängen, ist das zum Lachen? Alter, nein, guck ich, werde sie bangen und sie packen die Sachen rein. Okay, ich hab die Zeilen hier am Start. Bin der letzte Battle-Rapper, ey, der letzte dieser Art. Hab es drauf, nehm es auf mit euch ganzen Schmocks. Ey, nun lauf, wenn du auch diese Punches rockst. Denn, ey, da bist du mein Gegner, ja. Und ich finde deine Fehler. Mach es gut, nehm es auf, bring es raus in den Lauf. Doch von mir kriegst du die Faust.